Kapitel 3. Das war lecker. Peer wischt sich genüsslich den Mund ab. Was ist da eigentlich alles drin in dieser, wie heißt das gleich nochmal, fragt er. Grisauce. Das ist eine Soße mit mindestens 7 Kräutern. Deshalb ist sie so grün. Die hat auch Goethe gern gegessen, erklärt Claudius. Übrigens, mein Rippchen mit Kraut war auch sehr gut. Es ist Sonntag und sie sitzen in einem kleinen Lokal in der Freskas. Wenn du Lust hast, Peer, können wir gleich noch das Goethe-Museum besuchen. Das liegt hier ganz in der Nähe. Ehrlich gesagt, ich hab's nicht so mit der Literatur und den Dichtern. Trinken wir lieber noch einen Apfelwein und unterhalten uns, schlägt Peer vor. Ja klar, wie du willst. Sag mal, wie läuft's eigentlich so in der Bank? Peer scheint diese Frage schon lange auf der Seele zu brennen. Ich meine, gibt es irgendwas, was ich beachten oder wissen muss? Ich war ja nur einmal kurz da zum Vorstellungsgespräch. Claudius schaut auf seinen leeren Teller und antwortet nicht sofort. Ja, es gibt da etwas. Ich wollte es dir nicht gleich erzählen. Also, es... Hey, nun sag schon. Peer wird langsam ungeduldig. Also, es gab einen Banküberfall. Man hat unsere Bank ausgeraubt. Was? Peer kann nicht glauben, was er da hört. Ja, wann denn? Wie denn? Weiß man schon wer? Was? Das war letzten Dienstag eine Person, verkleidet, mit langem Kleid und Maske vorm Gesicht. Hat unsere Chefin, die war da gerade im Kassenraum, mit einer Pistole bedroht und alles Geld aus der Kasse. Mit Maske und langem Kleid? Ja, hat denn niemand diese Person sofort festgehalten? Auf der Straße, meine ich, so eine Gestalt muss doch auffallen. Nein, letzte Woche war Faschingsdienstag. Und da sind viele verkleidet und mit Masken unterwegs. Perfekter Zeitpunkt. Noch dazu kurz vor Mittag. Da schließen wir sowieso, erklärt Claudius. Na, und du? Hast du denn gar nichts bemerkt? Fragt Peer. Nein, konnte ich auch nicht. Ich war in meinem Büro, die Tür war zu. Ich war am Telefon. Ich habe einen Kunden beraten. Als ich dann den Alarm gehört habe, da war der ganze Spuk schon vorbei, erzählt Claudius. Ja, und die Polizei? Kam erst, als der Täter schon längst über alle Berge war, fährt Claudius fort. Und haben die wenigstens etwas gefunden? Spuren? Gibt es einen Verdacht, will Peer wissen? Nichts, gar nichts, die tappen völlig im Dunkeln. Nein, das ist doch nicht möglich. Wie viel hat der Täter oder die Täterin denn überhaupt gestohlen? So um die 20.000 Euro. Aber das Schlimme ist, genau vor einem Jahr ist das schon einmal passiert. Was? Na, da habe ich ja einen aufregenden Job,